Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich draußen an den Fernsehapparaten. Wir sind 20 Minuten zu spät. Wir bitten, das sehr zu entschuldigen. Und wir haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen. Heute mit einer ganz offenen Talk-Radio-Show. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden und mit mir reden über Gott und die Welt oder was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Sascha ist der Nächste, 29 Jahre alt. Ja, guten Abend, Jürgen. Ja, guten Abend, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ich möchte erst mal eins sagen. Ich lebe im Ausland, kann also deine Sendung ganz selten hören oder sehen. Ja. Und die fehlt mir. Ach, das ist aber nett. Und jetzt, wo ich da bin... wo lebst du denn? Ich lebe in der Türkei. In der Türkei, ja. Ja. Über Satellit geht das auch nicht, da zu sehen. Nein, das war, also trotz wiederholter Anfragen klappt das nicht. Ich hoffe, das hört jetzt mal jemand von Astra oder von sonst wo und macht das mal möglich, aber im Moment geht's nicht. Ja, also du bist jetzt irgendwie hier in Deutschland auf Urlaub, oder wie? Ich bin in Deutschland ja auf Urlaub, kann man sagen. Kurze Frage noch, was machst du in der Türkei? Warum lebst du da? Ich bin deutscher Gastarbeiter in der Türkei. Aha. Ich arbeite für eine englische Unternehmensberatung. Ja. Das hat sich mehr oder weniger durch Zufall ergeben. Es war eine Versetzung, die ich sehr begrüßt hatte und dort kann man hervorragend leben. Und jetzt ist er auf Heimaturlaub und ruft bei Domia an. Das ist ja toll. So ist es. Sascha, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist natürlich das Erdbeben. Ja. Und man kann es nicht mehr Erdbeben nennen. Es ist eine Katastrophe, die über das Land hereingebrochen ist. Arbeitest du in der betroffenen Region, in der hauptbetroffenen Region? Nein, also in Istanbul direkt. Mhm, ja. Und ich bin dort seit mehr als 2 Jahren. Nicht ganz 2 Jahre, sondern etwas weniger als 2 Jahre. Aber wie auch immer, ich kenne die Gegend gut, ich kenne die Leute gut. Hast du das Erdbeben denn selbst miterlebt? Ich habe das miterlebt. Du hast es miterlebt? Wie hast du es denn erlebt? Ich dachte zuerst, es ist die Müllabfuhr vor der Tür oder meine Nachbarn verschieben Möbel. Aber dann, so nach ein paar Sekunden, habe ich gemerkt, dass das nicht nur der Krach ist, der mich aufgeweckt hat, sondern eben wirklich die Erde gewackelt hat und mein Bett flog also quer durch den Raum. Es flog quer durch den Raum? Weil ich auch im letzten Stock wohne. Das hing sehr stark davon ab, wo man wohnt und ob das Haus am Hang war oder nicht. Mhm. Und meins war alles das. Und dann flog das Bett hin und her. Was hast du denn da in dem Moment gedacht? Hast du an Erdbeben gedacht? Ich habe, als es mir dann einfiel, dass es ein Erdbeben ist, habe ich erstmal eine unglaubliche Wut verspürt, weil mir das niemand gesagt hat. Und ich auch während der ganzen Jahre dort nie ein Wort davon gehört hatte, dass das die Region gefährdet ist. Obwohl das bekannt war, ne? seit eh und je. Aber man hat auch die Bevölkerung ja nicht richtig gewarnt. Eben, aber dort selbst zu leben, ich meine, dort erscheinen so viele Zeitungen, es gibt über 70 Fernsehkanäle, dass irgendwann mal so mal einmal im Jahr eine Sendung ist, nur einmal im Jahr, das wird erreichen, aber nichts. So, jetzt hast du das da in deinem Bett erlebt, dass du quer durch den Raum flog. Ist das Haus beschädigt worden? Nein. Das ist also, zum Glück muss man sagen, in fast ganz Istanbul, zumindest in den, wo die Häuser besser gebaut sind, das heißt also in der Innenstadt, in den nördlichen Bezirken, nichts beschädigt. Was geschah denn dann? Bist du dann aufgestanden, rausgegangen oder wie? Ich bin dann raus aus dem Zimmer, wurde im Flur ein paar Mal hin und her geschleudert. Mhm. Da waren also 2 kräftige Stöße, die mich gegen die Wand geschmissen haben. Und dann bin ich unter meinen Holztisch. Ich habe einen Holztisch in der Diele und da bin ich unten. Unter den Holztisch. Man sagt auch immer, bei Erdbeben soll man unter einen Türrahmen gehen. Ich habe keine Türrahmen. Achso, gibt es keinen Türrahmen. Das ist mir dann auch aufgefallen. Und dann war es halt der Holztisch und dort ging das dann auch zu Ende, das Erdbeben. Das waren nur 40 oder 45 Sekunden. Mir kam es vor wie 10 Minuten. Ich wollte gerade sagen, 50 Sekunden Erdbeben kann verdammt lang sein. Das ist auch verdammt lang. Du hattest wahrscheinlich auch Todesangst, ne? Ich hatte wirklich, ich habe diesen Tisch nochmal verlassen und zwar... um mir mein Kreuz zu holen, um mir das um den Hals zu hängen. Hast du denn jetzt, bist du in die hauptbetroffenen Regionen auch gefahren? Hast du das direkt gesehen, auch dieses Elend und Leid? Auch. Ich bin dann mit einem Freund, der Journalist ist, mitgefahren am nächsten Tag in einen Vorort, also nicht in die Region von Izmit, sondern in einen Vorort von Istanbul, der beschädigt war. Und was ich dort gesehen habe, das hat mir gereicht. Was hast du da gesehen? Chaos. Chaos, aber vor allem kein Militär oder keine Krankenwagen oder gar nichts. Und das Erste, was man dann gesehen hatte, waren wirklich die ausländischen Suchtrupps. Also wir haben ja die Bilder hier in Deutschland alle alltäglich mitgekriegt. Ich könnte mir nur vorstellen, wenn man vor Ort ist und leibhaftig da steht, dass das noch viel, viel ergreifender ist und einen wahrscheinlich umhaut. Ne? Das lässt einen nicht los, weil man die Bezirke und diese Gegenden intakt kennt. Hast du Verletzte oder auch Tote gesehen? Zum Glück nicht. Also ich habe Verletzte gesehen, ich habe Leute schreien hören, aber ich habe mich dann schlicht und einfach geweigert, weiterzugehen. Das heißt, ich habe den dahin gefahren und der ist dann alleine weitergegangen, weil man muss es nicht, man muss sich nicht. Und das türkische Fernsehen hat genug abgerissene Gliedmaßen gezeigt, da muss man nicht noch sich das angucken. Du bist dann wieder zurück nach Istanbul in deine Wohnung gegangen und hast dann bist deiner normalen Arbeit nachgegangen. Das hat jeder versucht, aber bis heute hat das, oder bis gestern, wenn ich dieses Land verlassen habe, hat das eigentlich keiner richtig geschafft. Ach, weil du bist gestern erst zurückgekommen, also hierher gekommen. Ja. Mhm, ja. Und das hat keiner richtig geschafft, weil entweder ist Panikmache im Fernsehen oder im Radio oder von Nachbarn oder von irgendwelchen Wahrsagern oder weiß der Himmel, also es ist absolutes Chaos in der Richtung. Also das ist das zentrale Thema sicher in der Türkei, ne? In den Medien auch. Ja, das ist ja nichts anderes. Das Land erholt sich nicht im Moment. Das ist das, was einem in der Seele wehtut. Wie hast du denn die Stimmung vor Ort erlebt? Gibt es eine, ich sag mal, so eine Anti-Staatsstimmung, dass die Leute auch sehr wütend sind auf den Staat, weil der Staat nicht ordentliche Hilfe leistet? Oder nicht fähig ist, das schnell zu organisieren? Das entlädt sich ab und an mal, aber dazu muss man die Türken verstehen. Die Türken lieben ihren Staat oder zumindest die Heimat. Das hat nicht so sehr mit der Regierung zu tun, sondern eben mit ihrer Heimat letztendlich. Und die sind sehr verbunden damit. Aber sind die Leute jetzt nicht von ihrem Staat sehr enttäuscht? Das ist ein großer Schock für die Leute, dass es eben so gelaufen ist. Und ich glaube, die meisten können das auch nicht so richtig einordnen. Sicher, Wut entlädt sich hier und da, Leute mucken auf, sprechen es aus, sprechen es in die Kamera. Aber ich glaube, die meisten sind viel zu sehr im Schock zu begreifen, dass wirklich die das unvorbereitet getroffen hat und dass vielleicht ihr Staat oder ihre Heimat einfach nicht vorbereitet war. Nun hört man ja immer wieder, dass viel Unheil hätte vermieden werden können, wenn die Häuser stabil gebaut worden wären. Hast du den Eindruck, dass man daraus lernt? Oder ist man jetzt im Moment empört und in einem Jahr oder in einem halben Jahr geht der ganze Schlendrian weiter? Ich befürchte es. Man kann es schwer sagen, aber wenn man jeder, der mal in der Türkei war, ob Antalya oder sonst was oder Istanbul, der wird also diese Wüsten von halbfertigen Blocks sehen und dass das nicht perfekt gebaut ist, also alles nach Regeln, das riecht schon förmlich danach. Und ich glaube, leider, habe ich das Gefühl, lassen sie sich auch dadurch nicht abhalten. Ich hoffe es, weil es schlimm ist, aber... Hast du denn selbst auch Menschen aus deinem Bekanntenkreis verloren? Oder dass die vermisst sind? Ich habe einen türkischen Bekannten, dessen entfernte Verwandte, ich glaube eine Cousine oder so, verstorben ist in den Vororten. Und wir haben die noch 2 Tage vorher gesehen auf einer Hochzeit. Also das war wirklich, das kann man nicht begreifen, dass das so schnell geht und dass das auch Leute mitnehmen kann, die man kennt. Sonst kenne ich zum Glück auch wieder keinen direkt. Aber man hört natürlich, dass Kollegen oder Nachbarn oder irgendwelche Familienmitglieder haben und das geht einem durch die Seele. Das glaube ich. Und wirklich, die Bilder sind so erschütternd, was wir hier in Deutschland gesehen haben, allabendlich, dass man fassungslos vor dem Fernseher sitzt und denkt, wie schrecklich. Man kann es eigentlich auch nicht begreifen, das Ausmaß, weil wirklich, es gibt teilweise Städte, die ganz ausgelöscht sind. Und das sind Städte, die schön sind, in die man gerne fährt. Da verbringe ich also meine Wochenenden, weil das auch nicht weit weg ist und weil das dann am Meer liegt. Und das ist wirklich etwas... Das Ganze, was passiert ist, ich kann es immer noch nicht begreifen. Es fällt viel einem auch schwer, gestern wegzufahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt in Sicherheit bin hier, es werden hier immer noch Nachbeben befürchtet. Es ist einfach etwas, wo man, glaube ich, global auf der ganzen Welt wenig drauf vorbereitet ist. Eine Mahnung nicht nur in der Türkei, sondern woanders. Es gibt ja viele Länder. Habe ich jetzt deinen subjektiven Eindrücken, die du gerade geschildert hast, entnommen, dass du wenig optimistisch bist, dass aus dieser Katastrophe für die Zukunft Konsequenzen gezogen werden? Die müssen tief greifen, das ist das Problem. Ist, wie in vielen anderen Ländern, die Türkei ist da keine Ausnahme. Die Bürokratie, die ist so verstrickt und korrupt und was weiß ich, das muss tief gehen. Und wie tief das gehen kann, ob 40.000 Tote tief genug gehen, ich maß es mir nicht an, das zu urteilen, aber man muss aufpassen. Wirst du wieder zurückgehen? Ich werde wieder zurückgehen nächste Woche, ja. Nächste Woche wieder? Ja, also Montag bin ich auch mit einer dicken Portion Angst, denn man sagt ja vorher, dass es durchaus nochmal beben könnte. Es ist merkwürdig, sobald man weiß, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so bin oder dass man auch so sein kann, aber sobald man weiß, was es ist, sobald ich wusste, dass es ein Erdbeben ist, wusste ich, wie ich reagieren sollte. Aber ich glaube, dass das Schlimmste ist die Unwissenheit, dass man nicht weiß, was es ist. Es kann ja auch eine Gasexplosion sein. Es kann, was weiß ich, was anderes sein. Sobald man weiß, wenn ich jetzt weiß, dass es ein Erdbeben ist, dann habe ich meine Tasche gepackt und dann kann ich noch hoffentlich rausrennen. Also Sascha, du Du bist gesund geblieben und bist heil geblieben und wir hoffen, dass du es auch bleibst. Und wir wünschen alle gemeinsam, was kann man wünschen? Was kann man wünschen, dass die gerettet wurden, dass denen ordentlich geholfen wird, ne? Das ist die Hauptsache. Ja. Und vor allem, weil es wissen immer noch zu wenige Leute. Es wissen immer noch zu wenige Leute, was man machen muss. Und das ist das Problem. Information. Das ist wirklich das Einzige, womit man den Leuten helfen kann. Ich danke sehr für deinen Anruf. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und grüße deine türkischen und nicht türkischen Freunde. Das mache ich und ich hoffe, dass wir dich irgendwann mal in der Türkei hören können oder sehen. Das wäre sehr schön, ja. Alles klar. Sascha, tschüss. Alles Gute. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Laura und Laura ist 21 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Laura. Dein Thema. Und zwar, mein Problem ist ganz einfach, meine Eltern sind geschieden seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren? 20, seitdem ich ganz klein bin, seitdem ich ein Baby bin. Bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater hat sich eigentlich nicht großartig um mich gekümmert, hat mich aber auch nie belastet. Meine Mutter hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Hab aber vor circa 4 Monaten meinen Vater kennengelernt, in eine ganz andere Welt reingekommen. Ist ein großer Manager, arbeitet für eine Ölfirma. Und stinkreich? Was heißt stinkreich? Er kann sich einiges leisten. Auf jeden Fall, meine Mutter ist Lehrerin, ganz normal, gut bürgerlich aufgewachsen. Hat deine Mutter denn nichts von deinem Vater erzählt? Irgendwas Negatives, nie. Auch nicht, dass er, Ölmanager ist oder so, das hat sie auch nicht erzählt. Ich habe Kontakt zu meinen Großeltern, zu den Eltern meines Vaters, die wiederum aber auch keinen guten Kontakt zu meinem Vater haben. Mein Vater ist eigentlich ein sehr, sehr gebrochener Mensch. Ja, aber dann musstest du schon mal so Grundinfos von ihm haben, ne? Wie er lebt, was er macht. Er ist ein sehr wechselhafter Mensch gewesen. Und er hat studiert, hat lange, lange Jahre studiert, hat auch auf Kosten meiner Mutter gelebt, das wusste ich. Aber weiter über seine berufliche Karriere habe ich nicht viel erfahren. Jetzt hast du ihn kennengelernt, vor 4 Wochen. Ja, genau. Und du? Ich habe, du kannst machen, was du willst. Meine Mutter hat mir versucht, ein sehr ungefärbtes Bild von ihm zu liefern. Trotzdem hast du immer, wenn dein Vater dich verlassen hat, hast du immer ein gefärbtes Bild. Auf jeden Fall im Kopf. So. Dazu kommt auch noch, dass ich eine Krankheit hatte als Kind, aber ist auch egal. Auf jeden Fall. Ist denn jetzt ein Problem daraus entstanden? Auf jeden Fall. Nämlich? Und zwar, zuerst fühlt man sich dann, sehr negative Grundeinstellungen zu ihm gehabt. Aber hat mich, das können die Gene sein oder sonst irgendwas, aber ich habe mich in so vielen Punkten in ihm erkannt. Weißt du? Du guckst jemanden an, du kennst das Gesicht nicht und du kennst trotzdem die Gestik und die Mimik und du denkst, du guckst. Gut, das ist ja noch kein Problem, ne? Nein, die Sache ist ganz einfach, mein Vater ist sehr erfolgreich, steht unter sehr großem Belastungsdruck und säuft. Und lastet mir die Probleme auf, weißt du? Lastet dir die Probleme auf? Ja. Nachdem ihr euch 4 Wochen kennengelernt habt? Ja, genau. Fast 4 Wochen, nein, nicht 4 Wochen. 4 Monate. 4 Monate. 4 Monate, ja. Und ich meine, okay, ich kann ganz gut mit ihm reden. Wir haben eine sehr, sehr gute Basis zuerst gefunden. Was heißt denn? Weißt du, sind zusammen nach Amsterdam gefahren, schön ins Rot, ich will schön ein Rauchen, weißt du, kennst das, ne? Also, kenn ich nicht, so nein, natürlich. Nie ins Rot, ich spreche und rauche. Das heißt, du fühlst dich jetzt von deinem Vater irgendwie überfordert? Ah, total. Total. Weißt du, weil er liegt mir, obwohl ich ihn nicht kenne, sehr am Herzen. Laura, das ist jetzt eine, glaube ich, eine ganz, ganz vertragte Familienkiste, ne? Eine Familienstory, die wir im Rahmen jetzt dieser Sendung hier gar nicht auffüllen können. Aber du möchtest da ja auf jeden Fall drüber reden. Und ja, ich möchte auf jeden Fall drüber reden. Deswegen werde ich dich jetzt mit meiner Psychologin verbinden. Da habt ihr Zeit, das ein bisschen aufzudröseln. Das haben wir hier nicht so. Du kennst das Verfahren, ja. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Und dann wünsche ich dir, dass du mit deinem Papa doch irgendwie eine gute Ebene findest und ihr noch viele verrückte Dinge machen könnt. Ja, auf jeden Fall. Tschüss, Laura. Okay, tschüss. 1.35 Uhr und 26 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das wird der Fernsehen. Wenn ihr es irgendwie im Hintergrund so bollern hört, das ist nichts Übernatürliches. Ich habe das Fenster hier ein bisschen auf und es fängt an zu gewittern in Köln. Es sind also Donnerschläge des Himmels. Wir machen eine kleine Pause. We'll be right back. 34 und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian. Und Domian ist eine Telefontalkshow, eine Live-Telefontalkshow, die es jede Nacht gibt. Von Montag bis Freitag, immer zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Und ihr alten Fans, entschuldigt, wenn ich das nochmal so ganz profan erkläre, aber es gibt ja immer wieder Neueinsteiger, denen muss ich das dann mal so nahe bringen. Eine Telefontalkshow, bei der man anrufen kann und sich live mit mir hier auf dem Sender unterhalten kann über wirklich alle Themen, die euch so interessieren. Und mal gucken, was dabei rauskommt bei dem Gespräch. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Andreas, 30 Jahre alt. Hallo. Hallo. Thema. Dein Thema. Tja, mein Thema ist ein bisschen verzwickt. Am 16.06. ist meine Frau mit meinen beiden Kindern zu meiner Schwiegermutter nach Mallorca in Urlaub geflogen. Mhm. Und wollte am 1.8. eigentlich zurückkehren. Mhm. Und am 1.8. habe ich auf meinem Handy morgens eine Nachricht bekommen. Ich habe mich entschieden, ich will die Trennung. Per SMS-Nachricht? Per SMS-Nachricht, ja. Ich will die Trennung? Ich will die Trennung. Wie lange wart ihr zusammen? Wir sind seit 2 Jahren verheiratet. Mhm. Und ich habe sie kennengelernt am 10.04.96 auch auf Mallorca. Kinder habt ihr? Ja. Wie viel? Zwei. Zwei. Wie alt sind die? Unser Lukas ist 2,5 und unsere Laura ist 1,5. So, jetzt hat sie dir das am 1.08. per SMS zukommen lassen? Ja. Heute haben wir Ende August. Ja. Bald Ende August. Hast du sie seitdem gesehen, gesprochen? Nein, gesprochen ja, auf jeden Fall, das ist alles eine verzwickte Geschichte. Ich habe meine Frau kennengelernt, also am 10.04.96 auf Mallorca, mhm, und war da im Urlaub, hatte meine Bundeswehrzeit gerade hinter, mhm, mir und habe gedacht, mach's ein bisschen so High Life. Mhm. Also jetzt lass mal die Vergangenheit weg. Ich will mal erstmal wissen, was jetzt der Zustand ist. Wo ist sie denn im Moment? Auf Mallorca noch? Nein, sie ist nicht mehr auf Mallorca. Mir wurde zwar erst immer noch mitgeteilt, dass sie sich auf Mallorca befindet. Mhm. Ich habe dann aber über Freundin und hintenrum über einige Sachen rausgekriegt, dass sie sich also bereits seit dem 8.7. in Deutschland, mhm, aufhält. Mhm. Und du hast seitdem schon doch mal mit ihr telefoniert, oder wie? Mit ihr telefoniert habe ich schon, aber sie sagt mir also nichts, sie erzählt mir nichts. Sie begründet diese gravierende Entscheidung überhaupt nicht? Nein. Hast du irgendeine Vorstellung, warum sie so reagiert, warum sie sich dazu entschieden hat? Keine Ahnung. Alles, was ich noch rausgekriegt habe, ist, dass sie bei meiner Schwiegermutter im Internet jemanden kennengelernt hat, der aus der Nähe von Ravensburg kommt. Wann? Ja, in dem Urlaub jetzt. Mhm. Und dass sie 2 Tage, nachdem sie ihn kennengelernt hat, zu ihm gezogen ist mit meiner Tochter. Wie ist denn diese Frau darauf? Die, ja, ich muss dazu sagen, die sagt, die trennt sich von dir auf diese Art und Weise, lernt im Internet jemanden kennen, nach 2 Tagen zieht die zu dem, die muss doch eine leichte Klatsche an der Birne haben, entschuldige. Ja, meine Frau ist 20 und ich bin 30. Ja, ist ja egal. Meine Frau ist der Meinung, sie wäre welterfahren und jetzt hängst du da und das Herz muss dir doch bluten. Tja, ich bin Berufskraftfahrer, bin ständig unterwegs, ja. Auf jeden Fall hat zurzeit eine Telefonrechnung, eine Handyrechnung von 2400 Mark, nur aus dem Grunde, weil ich also versuche, hintenrum alles rauszubekommen. Du hast Sehnsucht nach deinen Kindern vermutlich auch. Ja. Sie hat eure gemeinsame Wohnung auch verlassen. Sie hat unsere gemeinsame Wohnung verlassen. Und hat man in der Wohnung 1000 Sachen, wie ihr ganzer, ihre Kleider, ihre persönlichen Gegenstände. Die hat sie nicht mehr da. Auf jeden Fall ist es also so gewesen, dass sie bereits am 8.7., also vor dem 8.7. bereits nach Deutschland gegangen ist, mhm, meinen Sohn bei meiner Schwiegermutter gelassen hat, ohne mein Wissen. Mhm. Dann meine Schwiegermutter mit meinem Sohn nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und ich dann erpresst wurde. Dann ist mir also gesagt worden von meiner Frau, wenn ich ihr ihre persönlichen Sachen rausgebe, dürfte ich meinen Sohn für 2 Stunden unter Aufsicht sehen. Ja, das ist ein Ding. Dann bin ich also vor meiner Strecke, ich fahre normalerweise im internationalen Fernverkehr, mhm, da ich zu der Zeit mich in Deutschland aufgehalten habe, mhm, bin ich also ins Ruhrgebiet gefahren, schnellst als möglich, mhm, und habe dann also geguckt, dass ich ihr die persönlichen Sachen rausgebe, beziehungsweise meiner Schwiegermutter die persönlichen Sachen rausgebe und habe dann 2 Stunden meinen... Das ist ja der Oberhorror, was du da mitgemacht hast oder mitmachst im Moment. Ja. Was empfindest du denn gegenüber dieser Frau im Moment? Wenn die mich morgen anrufen würde und würde sagen, sie kommt nach Hause, würde ich ihr sagen, alles klar. Andreas, bist du bescheuert? Nein. Doch. Nein, es ist eine andere Sache. Es sieht insofern aus. Ich würde also mit dieser Frau, ich kenne dieses Beispiel mit der Vase, die wunderschön ist, die man pflegt, wenn sie runterfällt. Aber wenn man kann sie kleben, sie sieht zwar wieder wunderschön aus, aber sie hat immer Risse. Ist eine ganz klare Sache. Sie wird also nie wieder so wertvoll, wie sie war. Mhm. Also ich würde auch mit der Frau keine Beziehung und meine Ehe, ich habe die Scheidung eingereicht, wird also auch nicht mehr passieren. Das Einzige, was ich bei der ganzen Sache sage, ist, es liegen jetzt also zwischen mir und meinen Kindern um die 900 Kilometer. Ich könnte mir also nicht leisten, am Wochenende da runterzufahren, um meine Kinder zu sehen. Also liegt dir jetzt besonders viel daran, was ja auch verständlich ist, dass eine klare Regelung getroffen wird, dass du deine Kinder regelmäßig sehen kannst? Ja, ich würde mir wünschen, dass sie mich anruft, dass sie mir sagt, sie möchte also hier in der Nähe irgendwo wohnen, sagen wir mal so bis 150 Kilometer im Umfeld, dass man gemeinsames Sorgerecht bei der ganzen Sache hat. Hast du so ein bisschen die Hoffnung, dass sie diese Sendung heute Abend sieht oder hört? Nein. Nein. Nein. Hast du einen Anwalt schon eingeschaltet? Ja, ich habe einen Anwalt eingeschaltet, aber irgendwie kommt die Sache nicht ins Rennen. Ich glaube, ich bin da nicht bewandert, aber ich glaube, dazu kann man einen Ex-Partner nicht verpflichten, ne, in die Nähe zu ziehen. Ich glaube nicht, ne? Ich weiß nicht. Nein, kann man niemanden zu verpflichten. Du hängst richtig in der Luft, ne? Ich hänge in der Luft. Ich war 40 Tonnen spazieren und ich habe schon mehrfach gedacht, die Kurve geradeaus zu nehmen. Der ist der gesamte Boden unter den Füßen weggerissen. Ja, sozusagen der Lebensinhalt ist futsch. Andreas, deswegen kann ich das nicht verstehen, wenn du solche Sachen sagst wie gerade, ich würde die Frau wieder zurücknehmen, wenn sie käme. Zurücknehmen insofern, als dass ich mich darum kümmern würde, dass sie in der Nähe eine Wohnung findet. Ach, in dem Sinne meinst du das? In dem Sinne, nein. Also die Ehe ist für mich gestorben. Da ist also nichts mehr. Ich muss dazu sagen, meine Tochter ist mit Down-Syndrom geboren worden. Also mit einer geistigen Behinderung, Mongoloismus in der Umgangssprache. Und durch diese lange Zeit, die meine Tochter jetzt also aus ihrer Frühförderung und aus ihrer Krankengymnastik raus ist, mache ich mir da also extreme Sorgen. Du meinst also, dass deine junge Ex-Frau auch da nicht verantwortungsbewusst mit umgeht, mit dem kranken Kind? Sie ist schon vorher nicht verantwortungsbewusst damit umgegangen, weil ich jetzt also alles nur rausbekommen habe. Da ich eben die ganze Woche auf dem LKW unterwegs bin, hatte ich da gar keine Möglichkeit, das Ganze so zu überprüfen. Wäre es dir denn wohler, wenn eine andere Regelung getroffen würde, also dass das Kind oder die Kinder gar nicht bei ihr blieben? Diese Möglichkeit wäre mir auf eine Art wohler. Nur sage ich bei der ganzen Sache, ich möchte meinen Kindern nicht die Mutter nehmen, weil ich weiß, meine Kinder brauchen Vater und Mutter. Jetzt würde ich dich gerne noch fragen, Andreas, wie gab es denn in der letzten Zeit, so eine Entscheidung fällt ja doch nicht vom Himmel bei einem Partner, irgendwelche Anzeichen, du hast wahrscheinlich tausendmal drüber nachgedacht schon, die du vielleicht damals gar nicht richtig gedeutet hast, im Frühjahr oder vor ein paar Monaten, gab es Anzeichen bei ihr? Anzeichen gab es eigentlich die ganze Zeit über. Ich bin also nicht so der Typ Mann, der nach Hause kommt, auf den Tisch schaut und sagt, so und so läuft die ganze Sache. Sondern sie hat, dadurch, dass sie eben die ganze Woche zu Hause war, ich unterwegs war, mir die Kindererziehung sozusagen in die Hand genommen und hat auch noch versucht, mich dazu zu erziehen. Nur wenn ich irgendwo versucht habe, mich dagegen ein wenig aufzumüpfen, hat sie mir gesagt, dann fliege ich eben nach Mallorca zu meiner Mutter und dann bin ich weg. Also diese Sprüche habe ich also oft genug gehört. Sie ist im letzten Jahr auch mit jemandem, wir haben jemanden kennengelernt und hatten dann auch so was Ähnliches wie ein Dreiecksverhältnis mit einem anderen Kerl und plötzlich wollte sie das mit dem Kerl nicht mehr. Also da war schon viel im Argen. Ist dann mit ihm ausgegangen, ist mit ihm fremdgegangen und solche Sachen alles. Es war eigentlich vieles bei der ganzen Sache. Also es hört sich jetzt wirklich so an, als wäre diese Sache, und da scheinst du dich auch mit abgefunden zu haben, als wäre die Ehe definitiv kaputt. Die ist kaputt, die ist hinüber. Jetzt kann man dir nur noch wünschen, dass es eine ordentliche Regelung gibt, was die Kinder betrifft, dass du regelmäßig zu den Kindern kannst. Das ist, wovor ich Angst habe. Und ich hoffe, dass du einen guten Anwalt hast, der dich da berät und der was für dich reißen kann. Als andere musst du jetzt ertragen, ne? Den Herzschmerz musst du aushalten. Ja, ich weiß. Das ist das Schlimmste. Und fahr bitte nicht geradeaus, wenn eine Kurve ist. Du bist ein junger, netter Mann von 30 Jahren und es gibt auch für dich sicher noch wieder ein glückliches Leben irgendwann. Ich weiß, aber über den Punkt bin ich auch hinweg. Mhm. Also an dem Punkt war ich mehrfach direkt am Anfang, nachdem diese Nachricht kam und nachdem ich dann eben diese Vorwürfe da gehört habe. Mhm. Aber es ist schon schlimm. Das glaube ich. Das glaube ich, Andreas. Am schlimmsten ohne die Kinder. Mhm. Und da gehen meine Wünsche hauptsächlich hin, dass das gut geregelt wird. In deinem Sinne und im Sinne der Kinder auch. Ja. Alles Gute von Herzen, Andreas. Danke. Und gute Fahrt. Ja. Tschüss, Andreas. Tschüss. Olaf, 32 Jahre alt. Ja, hallo. Grüß dich, Domian. Guten Morgen, Olaf. Hallo. Ja, also als allererstes wollte ich dich bzw. auch das ganze Redaktionsteam erstmal loben. Ich finde es unheimlich toll, was ihr da jede Nacht macht. Danke. Jo, ich gucke also die Kollegen hören es mit. Bitte? Ich sag, die Kollegen hören das jetzt mit, alle. Oh, super. Ja. Ja, Domian, also ursprünglich war es eigentlich geplant, ein Thema, zu dem ich was sagen wollte, aber ich habe also mich jetzt schnell umdisponiert. Mhm. Und die Überschrift heißt eigentlich bei mir Überraschung. Wobei, bevor ich eigentlich auf den eigentlichen Punkt komme, es ist ein bisschen ein Problem. Ich meine, ihr wollt ja im Prinzip die Leute draußen unterhalten und wenn jetzt jemand anruft und dann wollen ja die Zuhörer wollen ja eigentlich auch was hören, wo sie vielleicht selber einen Nutzen von haben oder so. Wir wollen immer jetzt keine langen theoretischen Einleitungen bringen. Ja. Junge, um was geht's? Und zwar, also es geht eigentlich darum, eine Frage an dich. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Oh, hast du gerade gehört? Der liebe Gott schimpft. Oh. Nein! Ob ich an die Liebe auf den ersten Blick glaube? Aha. Natürlich nicht, völliger Quatsch. Aha. Liebe kann man auf den ersten Blick gar nicht erfahren. Richtig. Oder man kann auf den ersten Blick jemanden toll finden oder geil finden oder nett finden, aber doch nicht Liebe, nein. Das wolltest du von mir wissen? Nein, das war jetzt nur grundweg die Frage mal, weil es mich interessiert hatte. Ja. Ja. Ja, was unterhalten wir uns eigentlich noch? Vielleicht über das Wetter oder wie? Nee, es geht in erster Linie darum, du hattest gestern Abend einen Anruf von einem jungen Mann, der nennt sich Jojo. Ja. Und da habt ihr also auch miteinander gesprochen und es geht jetzt eigentlich darum, dass... Das war der, dessen Wohnung abgebrannt war. Richtig, ne? Genau, genau. Und dieser Jojo sitzt jetzt im Moment bei mir auch in der Wohnung, weil ich der Freund bin. Du bist das, er hat gestern Namen genannt, wie heißt du? Olaf. Ich bin der... Du bist wirklich der Olaf? Er hat gestern auch Olaf gesagt, ne? Richtig, ja, der ja. hat mich gegrüßt. Stimmt, ja genau. Mhm. Ja, und der sitzt also jetzt bei mir im Moment drüben im Wohnzimmer und schaut auch zu oder hört zu. Du spannst mich auf die Folter, auf was willst du hinaus? Und zwar geht es eigentlich darum, dass ich ihm auf diesem Wege halt sagen wollte, dass ich ihn unheimlich liebe und ich mir wünsche, dass wir sehr, sehr lange noch zusammen sind und wollte mich auf diesem Wege, beziehungsweise wollte ich auf diesem Wege fragen, ob er sich mit mir verloben würde. Ach, ihr seid ja zwei süße Jungs. Bist du wirklich 32? Ja. Du klingst so jung, du klingst wie 22. Oh, danke. Ja, du willst Jojo, dich mit Jojo verloben. Ja. Uns kommen die Tränen. Jetzt muss aber Jojo mal um die Ecke aus dem anderen Zimmer kommen. Jojo, komm mal ans Telefon. Jetzt müssen wir hier mal eine Dreierkonferenz machen. Komm her. Jojo, Jojo, jetzt reden wir schon wieder miteinander. Das ja, ist, schon wieder. Hallo, Domian. Das gibt's ja gar nicht. Was für Zufälle. Das war gerade ein Verlobungsantrag. Ja, ich bin baff. Du bist völlig baff, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Und? Ja. Ja, ja, ja. Jojo ist ganz jung, ne? 18 war das. Ich bin 18, ja. Mhm. Du willst also so einen alten Sack von 32 Jahren, mit dem willst du dich verloben. Ja. Ja, ich bin, also, Entschuldigung, ich bin irgendwie jetzt baff. Also, ja, du musst auch ein bisschen weinen jetzt, ne? Ja, fast. Natürlich, ja. Gib mir den Olaf dann nochmal, ja, Jojo. Ich geh nochmal zurück, danke. So sind die Jungs. So, an der Sack. ich darf das ja sagen. Ne? Stimmt, okay. Ich bin ja noch ein viel älterer Sack. Insofern okay, ja. Darf ich das sagen. Olaf, was heißt denn jetzt eigentlich verloben? Gibt es jetzt Ringe und was ist verloben? Habe ich eigentlich nie so richtig verstanden, seitdem ich auf der Welt bin, wenn Menschen sich verloben. Mhm. Ja gut, normalerweise heißt es ja so, dass die Vorstufe zur Ehe versprechen ist. Ja, stimmt. Ja, ja. Na? Und wir haben also auch darüber gesprochen gehabt und ich habe also jetzt vor ein paar Tagen auch zu ihm gesagt, dass ich eine Überraschung für ihn hätte. Mhm. Und normalerweise halte ich es also nicht aus, Überraschung für mich zu behalten. Das ist dir aber jetzt aber extrem gut gelungen, ne? Oh, live übers Fernsehen und übers Radio. Ja, ist das denn dann so ein Eheversprechen? Vielleicht, ich hoffe ja, dass bald Schwule und Lesben heiraten können in Deutschland. Genau das ist eigentlich auch das. Ja. Und ich meine, die Idee in Hamburg ist zwar schon, sag ich mal, ansatzweise ganz nett. Mhm. Es geht ja jetzt auch weiter, mhm, was ich gerade in der Presse gesehen habe. Und ja, nur ich sag mal, ein unheimliches, tolles Vorbild, finde ich, ist Holland. Ja. Und sind wir uns einig? Jetzt hast du einen Verlobungsantrag gemacht. Jojo ist den Tränen nah und sagt natürlich ja. Zu einem Verlobungsantrag gehört aber auch ein ordentliches Verlobungsgeschenk. Hast du da schon irgendwas parat? Ja. Jetzt? Kannst du ja, es irgendwo herzaubern? Das eine ist so, dass wir jetzt gleich eine Flasche Champagner köpfen werden. Du hast Champagner besorgt? Ja. Echten Champagner? Richtigen, ja. Das ist schön, ja? Ja. Und noch was? Ja, ich denke, dazu, wie du das eben schon nanntest, gehört ja auch noch ein Ring. Ja, und? Ist der etwa auch irgendwo versteckt schon? Ja, ja, klar. Den wirst du ihm gleich schenken. Mhm. Wie schade, dass wir euch jetzt nicht sehen können. Ich würde euch beide Herzchen ja jetzt gerne sehen. Ja, vielleicht besser so. Ja, also ich beglückwünsche euch. Wie lange seid ihr schon zusammen? Das hat der Jojo, glaube ich, jetzt noch erzählt. Ja gut, wir sind jetzt, also richtig zusammen sind wir noch nicht allzu lange. Na? Wir sind 4 Wochen erst. 4 Wochen und dann schon verloben. Ja, also erst was ganz Besonderes. Du bist ja ein ganz Forscher. Ach, eigentlich nicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen viel Glück für eure Liebe. Danke. Ne, auf dass die lange hält. Und vielleicht, wenn ihr heiraten solltet, will ich davon erfahren. Auf alle Fälle. Denn es ist ja hier in der Sendung ist eingefädelt worden, ne, das Ganze. Und dann gucken wir mal weiter. Alles klar, Domian. Und genießt den Champagner und macht euch überhaupt eine schöne Nacht noch. Mit Sicherheit. Und wir trinken auch dich. Ja, das ist wunderbar. Und Champagner ist ja auch in jeglicher Form sehr anregend. Ne? Viel Spaß, alles Gute. Alles klar, Domian. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. So, von Olaf und Jojo geht's jetzt zu Thorsten und der ist 26 Jahre alt. Thorsten. Ja, hallo. Hallo Thorsten, geh bitte ein bisschen näher ans Telefon. Ja, ich bin nah genug dran, ich telefoniere vom Handy aus. Ja, ich will das schon. Einige Empfangsschwierigkeiten. Ja. Dein Thema, Thorsten. Ja, mein Thema ist eigentlich, ich habe ein Verhältnis mit der Freundin meines Bruders. Mit der Freundin deines Bruders? Jawohl. Und der Bruder weiß natürlich nichts? Er vermutet es. Er vermutet es? Ja. Mal eben so die Grundfacts klären. Wie lange ist der Bruder mit der Freundin, wie lange sind die beiden zusammen? Die müssten jetzt zusammen sein an die 3 Jahre. 3 Jahre. Und wie lange läuft jetzt zwischen dir und dem Mädel schon was? Etwas über 2 Jahre. Über 2 Jahre schon? Ja. Im Prinzip aber ganz heimlich? Ja. Oder weiß sonst irgendjemand noch was? Wissen ein paar Freunde, Kollegen von mir davon, die mir hin und wieder den Rücken frei halten können. Warum läuft das? Ja, warum läuft das? Mhm. Wir haben uns irgendwann mal getroffen, unterhalten, Kaffee getrunken und dann aus dem Gespräch heraus habe ich dann mitgekriegt, dann sagte sie so, ja, ich hätte besser damals dich fragen sollen anstelle von ihm. Ja, und dann, ja, das hat so passiert. Warum trennt sie sich denn nicht von deinem Bruder? Ja, sie hängt an ihm. Aber sie hängt genauso auch an mich. Mhm. Was für ein Gefühl hast du denn deinem Bruder gegenüber? Ja, eigentlich ein mieses, aber... Was für ein Verhältnis hast du denn eigentlich zu deinem Bruder? Momentan nicht ganz so gut. Mhm. Und sehr gestört. Und du sagst, er ahnt das irgendwie? Mhm. Warum? Wie kommt das? Ja, er kriegt ständig von anderen Leuten zu hören, hör mal, die beiden haben da bestimmt irgendwas und ja, meine Eltern hängen sich da ständig rein und der Thorsten ist da so hinter der her und siehst halt eigentlich nicht, die haben bestimmten Verhältnis und so. Und hat er dich denn noch nicht mal angesprochen? Hat er gesagt, Nein. Hier, hat er nicht? Gar nicht. Wie erklärst du dir das? Aus Angst vor der Wahrheit? Denke ich mal, ja. Mhm. Weil die beiden haben jetzt auch ein gemeinsames Kind. Das auch noch? Das auch noch, ja. Mhm. Und spricht er denn seine Freundin darauf an, dass da was laufen könnte zwischen euch? Ja. Und sie streitet das ab? Ja, klar. Mhm. Oh, sehr vertrackt, ne? Ja. Thorsten, wie soll das denn weitergehen? Die nächsten 20 Jahre so? Mit der Schwägerin quasi, dass du mit der Schwägerin es treibst? Wenn es nach mir ginge, eigentlich nicht. Eigentlich wäre ich jetzt an der Stelle wo ich sagen würde, Schießen im Wind, so hart das auch ist, und nämlich ganz, aber da bin ich doch ein bisschen loyal meinem Bruder gegenüber. Naja, loyal deinem Bruder gegenüber wärst ja, du, wenn du sie verlassen würdest, ne? Dann wärst du loyal deinem Bruder gegenüber. Ja, aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Hast du sie denn schon mal mehr oder weniger so vor die Alternative gestellt, indem du gesagt hast, also Mädchen, ich kann so das nicht weitermachen? Ja, habe ich alles schon gemacht. Und was sagt sie dann? Da sagst du drauf, ja, dann muss ich halt dich verlassen, weil den möchte ich nicht verlassen. Ach, das ist ihre Auffassung schon. Ja. Das aber sie sagt auch nichts dabei, ich möchte das eigentlich nicht. Aber letztendlich würde sie dich fallen lassen. Das ist dann nicht sehr schmeichelhaft für dich. Ja. Das ist nicht schmeichelhaft für dich, Thorsten. Und das ist letztendlich, wenn die das wirklich so meint, wie die das gesagt hat, dann sollte dir das eigentlich leicht fallen, dich von der Frau zu trennen. Ja, kann ich nicht. Ach, geht nicht. Dann liebt diese Frau dich nicht wirklich. Wenn die dich wirklich lieben würde, wirklich, mit Haut und Haar, mit Leib und Seele, dann würde die auch dieses Opfer bringen. Zur Liebe gehört auch immer Opfer bringen. Ja, das ist richtig, das weiß ich selber. Ich habe in meinem Leben schon genug Opfer gebracht wegen dieser blöden Liebe. Ja, aber sie bringt offensichtlich kein Opfer für dich und für diese Liebe. Das ist alles schwer zu erklären. Nee, ich weiß, wenn man da so drin hängt, denkt man, das ist schwer zu erklären. Das ist überhaupt nicht schwer zu erklären. Ich kann mir das verdammt gut vorstellen. Also ich möchte sie nicht verlieren und sie möchte mich auch nicht verlieren. Ja, aber es geht nicht alles. Ihr wollt die Quadratur des Kreises. Gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Ihr lebt nicht ordentlich und sauber und ehrlich und fair. Nee, das nicht. Nee, und das ist nicht in Ordnung. Das ist eine ständige Belastung. Und irgendwann kannst du dir auch nicht mehr so dich im Spiegel angucken. Weil du benimmst dich wie ein Arsch, auf Deutsch gesagt. Deinem Bruder gegenüber. Ist richtig. Und diese Frau hat letztendlich jetzt diese Entscheidung zu treffen, was sie will. Und wenn sie sagt, sie will, wenn sie sich entscheiden soll, deinen Bruder haben, dann geh. Dann geh. Kann ich nicht. Ja, dann mach es so weiter. Dann mach weiter so und verhalte dich vollkommen illoyal deinem Bruder gegenüber. Ja. Was soll ich jetzt darauf sagen? Wir können das auch jetzt in den letzten Sekunden gar nicht mehr lösen. Ich kann dir nur so von außen als Neutrale sagen, die Rolle, in der du dich befindest, ist äußerst beschissen. Und, ja, aber ich habe es versucht und er tut unheimlich weh. Ja, klar, aber irgendwann muss irgendetwas auch ganz weh tun, um saubere Verhältnisse zu schaffen. Und du bist am Zug, das jetzt zu bestimmen. Thorsten, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Du weißt jetzt meine Meinung. Okay, tschüss. Okay, tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Und morgen Nacht heißt unser Thema erotische Eigenexperimente. Ich möchte mit euch darüber sprechen, was ihr so in Sachen Onanie, Action, alles so schon gemacht habt. Radio 1 Live, 1 Uhr und WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Schöne und gute Nacht. Bye, bye. Ciao.